mein Mann sagte dann wohl mal eben guten Tag und dann hat er sich verdrückt, auch wenn die Kinder da waren, hat er keine Lust mehr gehabt. Hat er auch sehr viel getrunken. Ja. Das war auch mit ein Grund. Ja. Und warum ich es nicht früher gemacht habe, ist einfach, ich habe erstens Angst vor der Entscheidung gehabt. Man weiß ja nicht, wie man zurechtkommt. Ja. Ich bin vom Elternhaus praktisch direkt in die Ehe. Ich habe also noch nie in meinem Leben alleine gewohnt. Umso größer ist das Erfolgserlebnis jetzt, ne? Dass es klappt, dass es hinkriegt. Ne? Und habe auch ein bisschen Angst vor den Kindern gehabt, dass sie gesagt hätten, bist gemein, kannst den Papa jetzt nicht alleine lassen und so. Und als ich mich dann also doch dazu durchgerungen habe und denen Bescheid gesagt habe, da haben sie gesagt, endlich ist es Bescheid geworden. Das hätte vor 12, 13 Jahren, aber mindestens vor 10 Jahren sein sollen. Ne? Gisela, schön, dass du durchgekommen bist. Ja, und ich wünsche dir von Herzen für deinen Neuanfang, der ja schon eine ganze Weile jetzt währt, weiterhin alles Gute und viel Spaß und viel Erfolg in deinem Leben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Gisela, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, jetzt begrüße ich euch vor den Fernsehapparaten auch recht herzlich. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Neuanfänge. Ich habe mich total verändert. Erzählt mir von euren neuen Anfängen in eurem Leben. Das kann also vielleicht sein nach einer langen Ehe, das haben wir gerade gehört, nach einer fast 40-jährigen Ehe. Vielleicht nach einem schweren Unfall, vielleicht nach einem Lottogewinn oder nach einer großen Erbschaft, vielleicht nach einem Gefängnisaufenthalt. Es gibt Dutzende, es gibt Hunderte von Beispielen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von euren Lebensneuanfängen, nachdem sich alles wirklich radikal in eurem Leben verändert hat, dann wählt ganz einfach meine Nummer hier 0180-5678-111 oder die Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt kommt Nadine dran und Nadine ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Stimmt das, Nadine? 22? Ja, hier bin ich, hallo. Ja. Nadine, hallo. Ja, also mein Leben hat sich auch total verändert. Mhm. Inwiefern? Und, ja, ich hatte im Oktober letzten Jahres einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Mhm. Und nicht als Fahrer, als Beifahrerin. Und ja, danach hat sich mein Leben total verändert. Mhm. Inwiefern? Na, bevor ich diesen Unfall hatte, da war ich also, muss ich heute so sagen, ziemlich egoistisch gewesen. Mhm. Also durch die Zeit vielleicht auch. Ich habe einfach nur an mich gedacht, wie ich am besten rankomme, habe an andere Leute weniger gedacht. Weil ich habe gedacht, die anderen Leute denken ja auch nicht an mich, also so ein bisschen so ein Ellenbogen-Denken, ne? Mhm. Und dann habe ich eben diesen Unfall gehabt und ja, danach hat sich mein Leben total verändert. Wie schwer war der Unfall denn für dich? Ja, also ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Schleudertrauma, also Quetschung, Prellung und Schnittwunden am Bein und im Arm. Mhm. Und ja, da zog auch einen längeren Krankenhausaufenthalt. Wie lange warst du im Krankenhaus? Na, am Anfang habe ich mich dagegen gesträubt ins Krankenhaus. Den habe ich also gesagt, ich möchte nicht ins Krankenhaus gehen, ich möchte da nicht bleiben, weil... Naja, mit den Verletzungen muss man ja, schon. Ja, sicher, aber ich kann das gar nicht sagen. Ich war so geschockt gewesen, ich konnte das alles nicht verstehen, ich konnte das nicht verarbeiten. Mhm. Also du hast ja im Unfall auch noch gesagt, du willst nicht ins Krankenhaus? Nee, da haben die mich ja mitgenommen. Da war ich gar nicht ansprechbar, da war ich total auf einem anderen Stern. Mhm. Ne? Aber dann, wo ich im Krankenhaus gewesen bin, dann habe ich also einen ganz langen Filmriss gehabt. Also ich weiß auch von dem Unfall nicht. Mhm. Und dann bin ich im Krankenhaus gewesen und als sie mich dann da notversorgt haben und ich dann langsam aber sicher begriffen habe, was ist passiert, also da habe ich dann gesagt, ich möchte aber nicht hierbleiben. Ich wollte dann eben bei meinem Mann sein, ne? Und so. Also wie lange warst du dann doch im Krankenhaus? Na, ich bin dann 3 Wochen im Krankenhaus. 3 Wochen. Jetzt hat sich danach, sagst du, alles oder sehr viel verändert bei dir und in deinem Leben. Ja. Wie bist du seit diesem Unfall? Also ich sehe jetzt vieles aus einer ganz anderen Perspektive. Erstens bin ich nicht mehr mit mir so streng. Ich kann vieles jetzt lockerer sehen. Ich kann jetzt über viele Sachen, wo ich mich noch vor 1,5 Jahren oder was tierisch aufgeregt hätte, kann ich jetzt sagen, es ist überhaupt nicht wichtig. Sag mal ein Beispiel, worüber du dich tierisch aufgeregt hast vor ein paar Jahren. Naja, das sind einfach, eigentlich fängt bei solchen Kleinigkeiten an, dass man jetzt, was weiß ich, irgendwo was hier rumliegen sieht und sagt, boah Mann, was ist das für eine Saubernähe, warum können wir das hier nicht wegräumen und oder wie es ich so, bei uns jetzt hier, ich bin aus dem Osten, ne, sagen, wie man so schön sagt, und da sieht das hier manchmal aus, wenn man so durch die Stadt geht, man kann einem schlecht werden bei, ne? Früher war es zu häufig, ich konnte sagen, gehst du heute lockerer mit um? Ja. Ja, und du bist auch weniger egoistisch, sagst du? Ja, genau, weil ich gesehen habe in der Situation, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, mhm. da waren viele Leute für mich da, die ich vorher eigentlich mitunter mhm. ziemlich schlecht behandelt habe, mhm. ne, durch meinen Egozentrik. Mhm. Aber die waren für mich da gewesen und haben zu mir gesagt, Mensch, komm, da kriegen wir alles wieder hin und alles, ne, wo ich gedacht habe, oh Gott, warum helfen die mir, warum mhm. sind die jetzt für mich da? Ich war manchmal so gemein zu denen gewesen, mhm. ne? Und jetzt waren die plötzlich für mich da gewesen. Und also das war eine richtige Lehre für dich. Ja, ja. Du bist quasi zu einem besseren Menschen geworden ja. danach, ne, kann man sagen. Mein ganzes Aussehen hat sich, weil ich habe 25 Kilo abgenommen mhm, durch den Unfall. Ich musste ja dann auch, was man so Reha-Klinik sagt, ne, musste können. Da habe ich 25 Kilo abgenommen in der Zeit. Ich habe mein Aussehen verändert, also die Haare ab, ich habe andere Klamotten angezogen und so. Habe mich von einigen Leuten distanziert, wo ich früher dachte, das waren meine Kumpels gewesen und im Nachhinein gesehen habe, nee, also eigentlich mit solchen Leuten möchte ich nicht mehr. Also im Prinzip kann man sagen, für dich, das war zwar mit Schmerzen und mit sehr viel Unannehmlichkeit verbunden, aber eigentlich war es gut, dass du das erlebt hast. Ne? Wenn man das jetzt so sieht, ja, war ein langer Weg, aber wenn man das so sieht, war das ganz gut gewesen. Also ein Neuanfang, eine völlige Veränderung nach einem relativ schweren Unfall, ja. das hat Nadine uns erzählt. Ja, genau. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bleib jetzt auch so, wie du bist. Ja, mach ich. Vergiss es nicht. Nein, vergiss es nicht. Tschüss, Nadine. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt die Yvonne. Und Yvonne ist 23 Jahre alt. Ja, genau. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich auch. Also mein Neuanfang, der fängt eigentlich letztes Jahr im November an. Mhm. Ich muss erstmal ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mit 18 meine erste Tochter bekommen und mit 19 meine zweite. Mhm. Und ich war einfach damals nicht reif genug für Kinder. Yvonne, klein Moment mal bitte. Ich bitte die Regie mal, meine Zeituhr einzuschalten. Jetzt geht's weiter. Ja, gut. Ich war damals einfach nicht reif genug für meine Kinder. Ich war viel zu sehr mit mir selber beschäftigt, also mit rausgehen. Und ja, und im November letztes Jahr, dann hat das Jugendamt mir meine Kinder weggenommen. Mhm. Und im November letztes Jahr habe ich meinen Mann kennengelernt, ja. den Stefan. Mhm. Und war wieder schwanger. Meine Tochter, die dritte, ist jetzt geboren im Januar dieses Jahr. Mhm. Und es hat sich wirklich alles verändert. Ich bin, meine Wohnung ist sauberer geworden. Durch die Tochter oder was? Nee, durch meinen Mann eigentlich. Durch den Mann, den du im November kennengelernt hast. Ja, Also der Mann hat aus dir eine saubere Frau gemacht. Ja, ja wirklich. Eine ordentliche Frau gemacht. Ja. Sag mal, abgesehen davon, dass du jetzt die Wohnung besser aufräumst, vielleicht ein bisschen mehr putzt, noch so ein paar Dinge, die er bewirkt hat bei dir. Ja, ich kümmere mich um mich, um meine Familie, um Verwandte und so. Und, ich habe jetzt auch eine Arbeit angefangen. Mhm. Und dein Mann hat dich völlig umgekrempelt. Total, absolut. Wie kommt das? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, weil, also ich habe da lange Gespräche drüber gehabt mit einer Psychologin und sie meinte eigentlich, weil mein Mann mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, was ich vorher nicht gekriegt habe. Mhm. Ne? Kann man sagen, dass du dich vorher hast einfach mehr gehen lassen? Ja, genau, ich habe mich eigentlich um gar nichts gekümmert vorher, so in den Tag hineingelebt und jetzt plane ich auch viel mehr in die Zukunft. Ne? Ja, das ist eigentlich, ja, das hat sich bei mir verändert. Mein Neuanfang war mein Mann. Der Mann hat das verändert, hat ja. bewirkt, dass du sauber bist, dass du dass du dein Leben besser organisierst, dass du jetzt sogar eine Arbeit hast, dass es ein weiteres Kind da, das auch jetzt integriert wird in dein Leben und deine Familie. Ja, genau. Also du hast alles viel besser im Griff jetzt. Ja. Ja, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Da musst du dem Mann, bist du dem wahrscheinlich mit sehr viel Dank verbunden. Ja. Oder? Ja, total. Was hat er denn für tolle Eigenschaften, dass er das so bewirken konnte bei dir? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo alles nur mit Druck passiert ist. Also Schläge und alles Mögliche halt. Und dann bin ich auch im Heim aufgewachsen. Das ist natürlich auch, machst du dies nicht, machst du das nicht, kriegst du irgendeine Strafe. Ja, und bei meinem Mann war das halt alles anders. Ne? Es ist so, ach Schatz, kannst du mich und mach doch mal, komm, ich helfe dir auch. So. Mit Hilfe war das alles, ne? Und liebevoller und ja. Ich gratuliere zu dem netten Mann. Ja. Auf dass ihr lange zusammenbleibt und glücklich seid. Ja, wir sind verheiratet seit August. Ah ja, Glückwünsche nachträglich. Danke. Alles Gute weiterhin und schöne Grüße an deinen Mann. Ja, dir auch und viel Glück in deiner Sendung. Dankeschön, Yvonne. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Ingrid und die Ingrid ist 66 Jahre alt. Zum Thema Neuanfänge, ich habe mich total verändert. Hallo Ingrid. Habe ich auch und zwar bin ich, wie gesagt, 66. Ja. Und als ich kurz bevor ich in Pension ging und mein Sohn ausgezogen war und sein Studium beendet hat, habe ich mir fest vorgenommen, wenn du in Rente gehst, dann heiratest du nochmal. Dann tust du nur Dinge, die dir Spaß machen. Das hast du dir fest vorgenommen, wenn du in Rente gehst, dann heiratest du nochmal? Ja, habe ich getan. Aber dafür braucht man ja auch einen Mann. Ich habe mir einen Mann gesucht. Den hast du dir dann erst gesucht, nachdem du in Rente gegangen bist? Ja, ich habe eine Anzeige in die Zeitung gesetzt und habe gesagt, für die schönen Stunden des Lebens und für den Rest des Lebens sucht humorvoller Zwilling einen passenden Lebenspartner. Und das, ja, hat, direkt, und das hat geklappt? Das hat geklappt. Ich habe einen ganz tollen Mann gefunden und dann habe ich gesagt, ich möchte aufstehen, wenn ich ausgeschlafen habe, ja, essen, wenn ich hungrig bin, ja, schlafen gehen, wenn wir müde sind, nur noch mit Menschen zusammen sein, die wir mögen. Im Prinzip nicht alles das, was du dein ganzes Leben lang so nicht tun konntest, jetzt verwirklichen. Ja. Ja, ne, kann man so sagen. Und das habe ich auch getan. Wir sind nur noch mit Menschen zusammen, die wir mögen. Mhm. Wir machen die Nacht zum Tag, wir genießen das, wenn das ganz still ist. Mhm. Wir gucken nur noch Fernsehsendungen, die uns gefallen. Und durch Zufall sind wir mal in deine Sendung gekommen. Ich fühle mich geehrt. Und es fasziniert uns. Wir wundern dich, weil du ja sehr wandlungsfähig bist. Wir weinen manchmal, wenn wir so traurig sind. Ja. Wenn junge Menschen krebskrank sind. Mhm. Weil mein Mann selbst krebskrank ist. Mhm. Aber für uns ist jede Minute wichtig. Und ich habe natürlich auch Menschen schockiert. Ich habe mal zu einer Freundin gesagt, ich gehe jetzt in Rente und ich will dich nie mehr sehen. Mhm. Ich habe dich nur zur Freundin genommen, weil ich dich nicht zur Feindin haben wollte. Mhm. Ich hatte mit ihr zusammengearbeitet. Und ich sage auch zu manchen Leuten, ich kann sie absolut nicht leiden und ich möchte nicht, dass sie mit mir reden wollen. Es tut mir gut, weil ich mein Leben lang sagen musste, jawohl, Oberschwester, jawohl, Frau Oberin, jawohl, Herr Schäffers, jawohl, Herr Professor. Warst du Krankenschwester vom Beruf? Und jetzt sage ich alles nur noch, was mir gefällt. Mhm. Warst du Krankenschwester vom Beruf? Ja. Ja. Mhm. Ja. Wann hat sich denn bei dir so diese Idee breit gemacht, in welchem Alter, dass du zu dir gesagt hast, also wenn ich pensioniert bin, soll alles anders werden? Eigentlich muss ich sagen, habe ich im Unterbewusstsein immer gewusst, dass es sehr gut sein muss, nicht mehr angepasst zu sein. Mhm. Ich habe schon gerade gesagt, ich habe einen Rundschliff in den Zähnen, vom Zähne zusammenbeißen. Mhm. Man ist ja sehr viel Repressalien ausgesetzt. Mhm. Aber dass es mir gelungen ist, im Alter so einen liebenswerten Mann zu finden, mit dem ich so glücklich bin. Also meine Frage hatte folgenden Hintergrund, Ingrid. Wenn man, was habe ich bitte? Ich sage, meine Frage hatte folgenden Hintergrund. Wenn du dir das beispielsweise mit 50 Jahren überlegt hast, ich fragte dich gerade, in welchem Alter du ungefähr angefangen hast, dieses zu planen. Hat man da nicht die Angst, vielleicht erlebe ich das gar nicht mehr? Doch, das wusste ich genau, dass ich das erlebe. Mhm. Ich habe einfach unheimlich viel Mut und Zuversicht und Vertrauen. Und ich hatte ja auch einen Sohn. Mein Sohn ist fertig mit dem Studium, hat geheiratet. Und ich habe gewusst, es ist besser, wenn man einen neuen Partner hat, dass kein Kind im Hause ist, weil man dann dazwischen steht. Mhm. Jetzt sag mir doch mal bitte, wie lange du gebraucht hast, bis du deinen neuen Partner dann gefunden hast? Ich bin konkret, ja, ungefähr ein gutes halbes Jahr. Das ich wusste genau, den wollte ich. Erstaunlich schnell. Und ich möchte nämlich mal sagen, wenn man morgens aufwacht und wenn man glücklich ist und wenn dir dein Mann sagt oder dein Partner sagt, es ist so schön, dass es dich gibt, oder wenn man von Herzen sagen könnte, ich hab dich lieb, oder wir gehören zusammen und jeder Tag ist einfach lebenswert, wenn man sich ansieht, wenn man gerne zusammen Kaffee trinkt, wenn man das Glück in den Augen des Partners sieht, und das ist einfach toll. Und darum wollte ich jedem Hoffnung machen. Das Leben ist wirklich schön. Ja. Wenn man Zeit hat füreinander, aufeinander eingeht und keine Fehler macht. Ich bin so dankbar für meinen wunderbaren Mann und für die Liebe im Alter. Also ihr genießt wirklich jeden Tag jetzt. Wir genießen das. Wir genießen eigentlich die 6 Nächte. Wenn es draußen dunkel ist, dann kommt uns unsere Wohnung vor wie eine Insel. Ich muss dir sagen, und mich, das kommt, wird dich wahrscheinlich jetzt schockieren, aber wir haben gesagt, wenn einer gehen muss, dann folgt der andere nach. Mhm. Mhm. Und das ist auch unser Wunsch. Ich möchte niemals alleine zurückbleiben und mein Mann auch nicht. Es ist unser fester Wille. Wenn einer stirbt, geht der andere nach. Ich bleibe nicht zurück und mein Mann auch nicht. Wir würden uns verloren fühlen. Also ich habe, denke mir, das Recht sollte man haben. Ich glaube auch, dass das Gott versteht und verzeiht. Mhm. Ich glaube das auch, Ingrid. Denn es ist ja so, wenn man so ein tiefes Gefühl noch mal haben darf und wenn man so lebt, so glücklich war ich in meinem ganzen Leben noch nicht wie mit meinem Mann. Und ich finde das ganz toll, dass du zugehört hast. Ich sage es aber eigentlich nur, um anderen Menschen Mut zu machen. Ja. Versucht es einfach, gebt es nicht auf. Ja. Für mich war der richtige Zeitpunkt. Und keine Zeit mit Menschen verbringen, die einem nichts bedeuten. Das ist verlorene Zeit. Das waren sehr viele weise Dinge, die du gesagt hast. Ich freue mich, Florian, dass du es gesagt hast. Wir danken dir ganz toll für deine Abende. Wir genießen das. Ich wünsche euch viele, viele, viele glückliche Jahre noch, euch beiden. Alles, alles Gute von Herzen. Das wünschen wir dir auch, Domian. Dankeschön, Inge. Tschüss. Jetzt ist der Armin dran. Und Armin ist 58 Jahre alt. Hallo? Armin ist nicht mehr dran. Dann kommt der Moritz. Stimmt das? Moritz? Ja. Moritz, und du bist 28 Jahre alt. Genau. Und du hast mir auch von einem Neuanfang zu erzählen. Genau, richtig. Mhm. Ich musste gerade so schnell reagieren, weil der Kollege so flott weggeschaltet hatte. Also der hat ja aufgelegt. Und da ist irgendwas. Ja, vorher total laut gehabt. Ja. Weil ich genieße immer die Rückkopplung. Ja. Also wir können jetzt anfangen. Genau. Also das Folgendes, da muss ich ein bisschen ausholen. Das liegt schon so 3,5 Jahre zurück. Das war im April 95. Mhm. Da hatte ich so ein kleines Drogenproblemchen. Also Moritz, bleib mir bitte. Ich muss noch mal meine Regie bitten, meine Uhr zu bedienen. Okay. Okay, alles klar. Mhm. Gut, also wie gesagt, da hatte ich ein kleines Drogenproblem gehabt. So Heroin und viel gekifft und so einige Sachen. Ja, und wir hatten auch dementsprechend viel so kriminelle Sachen gemacht. Einbrüche in Apotheken und so. Und dann hatten die uns einmal erwischt. Also beim Einbruch in der Apotheke. Ja, und dann bin ich auch verurteilt worden zu einem halben Jahr auf ohne Bewährung. Also musste ich absitzen. Ja, und dann war natürlich im Knast so das Problem, dass ich da auch schwer an so Sachen drankam, wie zum Beispiel Heroin und Gras und so Zigaretten. Ja, und dann habe ich sozusagen Entzug gemacht in dem halben Jahr. Ja. Was auch ziemlich also ein halbes Jahr warst du im Knast? Halbes Jahr, ja. Mhm. Und das war natürlich am Anfang auch ziemlich schwer gewesen. Wie abhängig warst du denn überhaupt? Wie stark abhängig? Ja, wahrscheinlich richtig drauf gewesen, so kann man sagen. Also auf Schore halt, ne, Heroin. Ja, Junkie. Ja, auf jeden Fall. Also Entzug im Knast, Zwangsentzug quasi. Ja, so kann man das sagen, ja, genau. Und ich hatte das vorher auch nicht versucht, so eigentlich zu entziehen. Das kam so, weil man muss sich so vorstellen, bin ich nach der Verhandlung auch, wo ich den Haftantritt hatte, so, da ist es ja schon ein Problem, überhaupt an der Zigarette dran zu kommen, so, wenn man auf Zelle ist. Und ja, dann fing das so an später auch, dass ich halt so Gefühle hatte, ich muss mich übergeben, so Rückenschmerzen, die Nase lief, die Augen waren zugeschwollen, so wie das halt ist, so auf Turkey. Und also das ist natürlich eine schwierige Zeit, wenn man das vor allen Dingen nicht unter medizinischer Betreuung macht, sondern zwangsmäßig das durchziehen muss. Du hast das Thema Neuanfänge. Danach, nachdem du aus dem Knast rausgekommen bist. Ja, eben, ich dachte natürlich auch, ne, so, wo ich das so lange geschafft hatte, weil ich hatte auch die meiste Zeit über noch nicht mal mehr eine Zigarette geraucht in dem halben Jahr. So. Danach dachte ich, so fängst du auch nie wieder damit an. Also keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Ja, dann, als ich erstmal raus war, hatte ich natürlich auch keine Wohnung mehr. Hatte ich bei Verwandten gewohnt. Ja, und dann später hatte ich eine eigene Wohnung und jetzt habe ich auch einen festen Arbeitsplatz schon seit einem Jahr. Ja, und jetzt bleibe ich auch so eigentlich am Ball, so dass ich nicht wieder rückfällig werde, also mache ich auch Sport. Und also jetzt nochmal, um es einzuordnen, wie lange genau bist du jetzt aus dem Knast raus? Zweieinhalb Jahre, seit Februar 96, ja, schon länger noch. Und das heißt, dass dir dieser Neuanfang eigentlich gelungen ist? Ja, doch, auf jeden Fall so. Ja. Zumal es ja auch am Anfang zwangsweise gewesen ist, so denkt man ja so scheiße, so... Ich hätte eigentlich keine Lust darauf, so jetzt zu entziehen und alles. Du hast vorher einen Beruf erlernt oder nichts? Nee, nicht. Gar nicht. Ich bin Lagerarbeiter jetzt. Du bist jetzt Lagerarbeiter? Ja, seit einem Jahr so, eine feste Stelle. Ja, und das wäre früher also undenkbar gewesen, sage ich mal. Vor drei oder vier Jahren hätte ich nicht mehr im Traum dran gedacht, so zu arbeiten. Gab es denn in der Zeit, nachdem du aus dem Knast rausgekommen bist, schon mal doch so Momente der Versuchung, wo du vielleicht kurz davor warst? Nee, dann eigentlich gar nicht mehr, weil die Zeit an sich so hart gewesen ist in dem halben Jahr. So, das ist vielleicht unbeschreiblich, so, du kannst dir das kaum vorstellen, aber das ist so, wenn du so Haftantritt hast und bist du sowieso nervös und süchtig auch noch und du merkst ja so nach 6 Stunden spätestens so, dass deinem Körper was fehlt, so, was vorher immer da gewesen ist. Und ich hatte auch nicht das Glück gehabt, so dass ich alleine für mich gewesen bin. Mhm. Ich war direkt so mit drei anderen Leuten zusammen. Mhm. Und das war dermaßen ätzend gewesen. Also fast so höllisch, kann man schon sagen. Mhm. Also das hat einen tiefen Eindruck, einen tiefen negativen Eindruck hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, deshalb bin ich auch wohl für alle Zeiten davon befreit. Ich hoffe, dass das für alle Zeiten auch so ist und so bleibt. Okay, du, ja. Alles Gute. Deine Sendung ist super, ja. Dankeschön. Dann, tschüss, Moritz. Ciao. Tschüss. Bernhard kommt jetzt und Bernhard ist 39 Jahre alt. Ja, stimmt. Bernhard, hallo. Hallo. Du klingst aber sehr weit weg. Erstmal musst du bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise drehen. Ich habe nichts an mir. Doch, irgendwas koppelt mir dabei im Hintergrund. Ich habe das auch nicht an. Nee? Also versuchen wir mal zu reden. Okay. Ja, ich wohne in Holland, vielleicht liegt es da drin. Vielleicht, ja. Hm. Ja, neues Leben angefangen. Ja. Habe ich also in Holland. Ich bin Deutscher. Mhm. Und ich habe, ja, ich bin niemals so der brave Bube gewesen, der ich eigentlich sein sollte. Ich habe viel Dummheiten gemacht in meinem Leben. Zum Beispiel? Kriminelle Sachen auch. Mhm. Ja, von alles. Fahren ohne Führerschein und Diebstahl und Körperverletzung. Mhm. Hast du am Knast gesessen? Ja. Ja. Wie lange in deinem Leben? In meinem Leben habe ich siebeneinhalb Jahre oder so. Siebeneinhalb Jahre. Ja, mhm. Also immer kurze Zeiten dann, ne? Mhm. Das längste an einem Stück war dreieinhalb Jahre. Mhm. Also ja. Das war das längste, was ich ja. erst an einem Stück gesessen habe. Und ja, es ist aber so, wenn du in Deutschland einmal der große Buhmann warst, dann bleibst du das auch immer. Und dann kannst du noch so ein kleines Ding machen oder so. Verkehrt abbiegen, verkehrt rum durch die Einbahnstraße und dann kommst du schon beinahe wieder im Knast, kannst du sagen. Ne? Mhm. Also wenn du einmal vorbestraft bist, dann kriegst du keinen Fuß mehr auf der Erde. Ja, und kann man sicher so allgemein auch nicht sagen. Aber natürlich halt haben die Behörden ein Auge auf die Leute, die vorbestraft sind, das ist richtig. Ja, ja, ja. Ja, mhm. Ja gut. Und ja, man hat mir also gar keine Ruhe mehr gelassen. Man hat mir Dinge anhängen wollen noch hinterher, die ich überhaupt nicht gemacht hatte. Beispielsweise fahren ohne Führerschein wieder. Und ich habe mit in dem Auto gesessen, ja. Aber ich habe nicht am Steuer gesessen. Und dann bin ich da wohl für verurteilt worden, zum Beispiel. Und, okay, du hattest Dreck am Stecken in Deutschland und hast dich dann im Hinterher auch verfolgt gefühlt, ob es nur begründet war oder nicht begründet. Ja. Und dann bist du nach Holland ausgewandert, oder wie? Ja. Mhm. Ja. Ich habe, ich bin dann wieder ohne Führerschein gefahren. Also doch, wieder? Ja, wieder mal. Mhm. Und ich habe mir auch so einen Passat-Kombi gekauft und habe alles hinten in den Kofferraum reingeschmissen, was ich also eben nötig hatte, was ich meinte nötig zu haben. Mhm. Und das begann also bei meinen Kleidern, Stereoanlage, Fernseher und ja, dass man nicht direkt ganz ohne sitzt. So. Und dann bin ich also mit diesem Auto nach Holland gefahren. Wann war das? In welchem Jahr? Das war 1992. 92. Mhm. Mhm. Und seit 92 lebst du in Holland? Seit 92 lebe ich in Holland. Nun darf man in Holland ja nun auch nicht ohne Führerschein fahren. Die sind ja auch nicht zimperlich, die Holländer. Nee, das nicht. Aber ich habe mir neu in Holland dann gemacht, ne? Ach, du hast ihn da gemacht, neu gemacht. Ah, ja. Ja, ich konnte in Deutschland nicht mehr. Was machst du denn in Holland seit 92? Seit 92, ja. Also ich habe ja dann, kommst du sowieso erstmal in ein fremdes Land. Du hast keine Wohnung, du hast nichts. Das Erste, was du machst, ist ja ein Hotel. Du musst erstmal gucken, dass du irgendwo schläfst. Mhm. Und dann habe ich da zwei Nächte geschlafen im Hotel und dann wurde mir das allemal zu teuer. Mhm. Und dann habe ich mir für 250 Gulden habe ich mir einen Wohnwagen gekauft. Mhm. So ein ganz altes Ding. Mhm. Und den habe ich auf irgendein Camping gesetzt, wo ich da war. In Brabant war das damals, in der Nähe von Eindhoven. Und da habe ich dann erstmal so ein halbes Jahr gewohnt in diesem Wohnwagen. Mhm. Und habe mich dann um Arbeit bemüht, habe dann bei der Zeitung gearbeitet. Als Staplerfahrer, habe die großen Papierrollen dann auf der Maschine drauf. Also viele kleine Jobs gemacht. Was machst du heute? Was mache ich heute? Mhm. Ich bin wieder selbstständig. Ich bin ja damals in Deutschland hauptsächlich auch abgehauen wegen Steuerhinterziehung. Mhm. Ich hatte mit meinem Bruder einen Betrieb gehabt in Deutschland. Mhm. Und wo sie in Berlin die Mauer abgebrochen haben, sind wir Konkurs gegangen. Mhm. Und was hast du? Wie bist du selbstständig in Holland? Was machst du? Ich habe jetzt einen Kuriersbetrieb. Ein Kurierbetrieb? Mhm. Und hinterziehst aber hoffentlich keine Steuern in den Niederlanden? Nein. Die sechs Jahre, wo ich in Holland bin, habe ich nicht eine Dummheit mehr gemacht. Kann man dich denn für die Dinge, deren du noch angeklagt bist oder weswegen du gesucht wirst in Deutschland, kann man dich dafür nicht in Holland auch belangen? Wie geht das? Nein. Ich habe keine Gewaltdelikte, ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe niemanden ermordet, ich habe keinen Raub begangen, ich habe keine Waffen im Spiel gehabt. Bei solchen Sachen natürlich, da geht es auch über die Grenze, ne? Nur ich habe in Anführungsstriche Kavaliersdelikte. Auf jeden Fall gibt es diese Kavaliersdelikte nicht mehr in Holland und du bist jetzt sauber, kann man so sagen, ne? seit 6 Jahren. Ja. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich hoffe es auch. Ich darf nur nicht mehr nach Deutschland kommen. Die Deutschen wissen genau, die deutsche Justiz weiß genau, wo ich bin. Die haben meine Adresse, die schreiben mir die Briefe hier hin, was ich bezahlen muss. Ja. Aber sie können mir nichts. Bernhard, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, 1.33 Uhr. Sekunden, hier ist Radio 1 live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt Neuanfänge. Erzählt mir von euren Neuanfängen in eurem Leben, von Erlebnissen, Ereignissen, von denen an wirklich alles radikal anders wurde in eurem Leben. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Weiter geht es jetzt mit Matthias und Matthias ist 16. Hallo. Matthias, guten Morgen. Ja, hallo. Mein Neuanfang, das ist ein Schulwechsel gewesen und ich fange am besten mal von vorne an, okay? Ja. Ja, ich wurde, also meine Mutter ist alleinerziehend und ich wurde von meiner Mutter immer auf das Soziale hin erzogen. Was heißt auf das Soziale hin? Ja, das heißt, tue keinem Menschen was zuleide und immer freundlich sein und lieb und nett und so. Also immer kuscheln und immer den lieben Buben spielen. Ach so, ich verstehe. Ja, und ich ging also von der 5. Klasse bis zur 8. Klasse auf eine Realschule und da war ich halt das kleine Klassenarschloch. Jeder hat auf mir rumgehackt und niemand hat mich ernst genommen, niemand wollte mit mir reden und so. Und da drauf kam noch, ich habe rote Haare und das war natürlich ein zusätzlicher Grund, dass alle auf mir rumhacken. Also aus Grund kann man das zwar nicht bezeichnen, aber es war halt Ein Anlass, genau. Ich ging also bis zur 8. Klasse auf diese Schule, wurde immer fertig gemacht, immer wurde auf mir rumgehackt und ich hatte von nichts eine Ahnung, also das heißt jetzt so von Moderne und so. Also ich wusste nicht, was in der Welt so abging, weil niemand was mit mir zu tun haben wollte und so. Ich war kindisch und alles, was man halt so ja, zum Rumhacken braucht. Dann sind wir umgezogen. Ich habe die Schule gewechselt und in den Sommerferien, also das war nach der 8. Klasse und vor der 9. Klasse, ich habe die Schule gewechselt und in den Sommerferien habe ich mir gedacht, ich lasse jetzt nicht mehr auf mir rumhacken. Mhm. Ab heute bin ich in Anführungsstrichen cool. Das hast du wirklich dir so überlegt und gesagt, ab heute bin ich cool? Ja, also ich hatte die Schnauze voll davon. Also hast du es dir richtig überlegt und hast es für dich so entschieden? Mhm. Das ist ja abgefahren. Ja, also ich habe mir also gesagt, ich lasse mit mir nichts mehr machen. 9. Klasse, da warst du wie alt? Da war ich... Wie alt ist man denn? 14, 15 ungefähr. Ja. So, jetzt kam der Schulwechsel. Warst du cool? Bis jetzt noch nicht. Wie, bis jetzt noch nicht? Es hat also nicht geklappt, oder wie? Nee, doch. Also, bevor ich auf diese Schule ging, war ich noch nicht cool. Ja, ist klar. Dann ging ich auf diese Schule und es passierte was. Ich wurde akzeptiert. Ja, weil du dir vorher überlegt hattest, ich bin jetzt cool, oder was? Ich habe mir gesagt, ab heute bin ich nicht mehr kindisch. Mhm. Ich habe mir so überlegt, was ist an mir kindisch? Mhm. Und das habe ich sein gelassen. Ich habe mich also geändert. Mhm. Ich ging in diese Klasse und 2-3 Wochen später hat jeder mit mir geredet. Ich wurde von jedem gegrüßt. Mhm. Also das ist mir vorher noch nie passiert. Mich hätte nie jemand gegrüßt, auch wenn ich ihn gegrüßt hätte. Also würdest du sagen, das war gerade ein bisschen missverständlich, würdest du sagen, dass du heute cool bist? Also das liegt im Auge des Betrachters. Ich würde nicht sagen, dass ich cool bin, aber ich würde sagen, ich bin ein Mensch der Gesellschaft. Ah ja. Also, auf jeden Fall hast du all das, weswegen man dich früher gehänselt hat, hast du abgelegt an Verhaltensweisen. Ja. Die roten Haare hast du immer noch, da kannst du nichts dran ändern. Ja, ja. Haben die Leute dich in der neuen Schule denn deshalb nicht auch angemacht? Nein, das ist ein ganz anderes Sozialverhalten gewesen. Mhm. Die Schule, auf der ich früher war, da gab es so eine Klassenhierarchie. Mhm. Es gab die obersten Proleten und dann der unterste Dreck. Mhm. Und du gehörtest zu dem untersten Dreck? Ich gehörte zu dem untersten Dreck. Mhm. Jetzt hat sich dann, ja wirklich dann, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann auf eine andere Schule kommt und das Verhalten auch verändert, dass dann alles anders wird. Mhm. Wie hat sich denn dann so dein Leben auch verändert, nachdem du akzeptiert worden bist in der Schule? Mein Leben hat sich insofern geändert, ich konnte erstmal mit den Leuten reden. Mhm. Dann wurde ich auf Partys eingeladen, was mir früher auch nie passiert ist. Dann sind die Leute auf meine Partys gekommen, was mir früher auch nicht passiert ist. Das heißt, du hast auch Freunde gefunden? Ich habe auf jeden Fall Freunde gefunden, sehr gute Freunde gefunden. Und diese Klassenhierarchie war auch nicht mehr da. Es gab keinen untersten Dreck mehr. Das, denke ich, war auch ein absoluter Beitrag dazu. Was hast du denn für ein Gefühl, wenn du heute... Lebst du noch in derselben Stadt wie damals? Nein, das nicht. Ich wollte gerade fragen, was für ein Gefühl du hast, wenn du die alten Kollegen von früher siehst. Die siehst du dann gar nicht mehr. Also, wenn ich die jetzt sehen würde, jetzt würde ich mir sagen, ich würde den am liebsten ins Gesicht schlagen, weil jetzt habe ich einen absoluten Hass auf diese Leute, weil die halt meinen Charakter so fertig gemacht haben. Aber ich mache dir ein Kompliment, dass du das selbst so geschafft hast, dass du dir das überlegt hast, ich verändere mich jetzt auch. Dazu kamen natürlich glückliche Umstände, dass diese Schule auch anders strukturiert war. Mhm. Aber du hast dich auch geändert und das finde ich gut. Dankeschön. Ja. Ja. Danke, dass du angerufen hast, Matthias. Mhm. Viel Glück weiterhin. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Alexander, 10 Jahre alt. Hallo. Hallo. Was hat sich bei dir radikal verändert, Alexander? Ja, also ich hatte damals eine Serie mit Einbrüchen. Was heißt denn damals? Das war vor 2 Jahren ungefähr. Und wir waren 5 Mann und sind immer abends losgezogen an Wochenenden oder in den Ferien halt dann jeden Tag und sind halt in Büros eingebrochen oder in Bauwagen, wo halt irgendwas zu holen war. Und das ging halt ein Jahr gut. Und hab das Zeug dann vertickert irgendwo? Bitte? Und hab das Zeug dann irgendwo verkauft? Naja, ich meine, es ist nicht so, dass wir alles verkauft haben. Wir haben ein paar Sachen für den Eigengebrauch genommen und ein paar Sachen haben wir aber auch weggeschmissen. Mhm. Ich wollte gerade fragen, was gibt es in Büros Großartiges zu klauen? Computer. Mhm. Wir waren eigentlich so auf Computer mehr aus. Aber die schmeißt man doch nicht weg, wenn man die schon geklaut hat. Es war mal so, wenn ein Computer weniger Zahlen hatte, sage ich mal, Megahertz oder sowas, hat uns das nichts weitergebracht, daher hatte unser Klickenchef, sage ich mal, das Zeug weggeschmissen. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren 5 Mann. Mhm. Und es war dann so, bei dem letzten Bruch waren wir auch in einem Büro, in dem wir nun schon 5 Mal drin waren. Mhm. haben sie dort eine Laserschranke eingebaut gehabt und da kam dann halt auch die Polizei und haben uns da leider geschnappt, sage ich mal. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass sie uns geschnappt haben, weil ich bin der Meinung, wenn sie uns nicht geschnappt hätten, wäre es immer mehr geworden. Was passierte denn dann danach, nachdem ihr geschnappt worden wart? Danach ist passiert, dass wir erstmal auf das Polizeirevier mitgenommen wurden und unsere Personal und so weiter alles aufgenommen wurde. Ja. Und ich musste eine ganze Nacht im Gefängnis dort verbringen. Mhm. Und früh haben sie eine Durchsuchung in meiner Wohnung, also in unserer Wohnung, wo meine Mutter oder meine Eltern mitwohnen, haben sie einen Hausdurchsuchungsbefehl gehabt und so weiter. Haben sie was gefunden? Ja, einen Computer. Und, wie hoch bist du bestraft worden? Also ich habe zum Schluss 150 Arbeitsstunden bekommen, ein Jahr und 3 Monate Jugendstrafe auf Bewährung. Auf Bewährung. Mhm. Und 2 Jahre Bewährung dazu. Und sozialen Trainingskurs habe ich bekommen. Mhm. Und bist ja eigentlich noch ganz gut weggekommen, ne? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Arbeitsstunden hast du absolviert? Ja, genau. Wo hast du die absolviert? Das war eigentlich verschieden. Ich habe es hier im Kindergarten gemacht oder so in anderen Vereinen, sage ich mal. Mhm. Ich habe auch seitdem mich eigentlich so etwas abgesondert. Das heißt, ich habe mir eine Freundin gesucht, die mir da halt etwas unter die Arme greift. Du hast zu den alten Kreisen jetzt keinen Kontakt mehr? Ja doch, Kontakt schon noch, aber nur zur Hälfte, sage ich mal. Mhm. Aber es besteht nicht die Gefahr, dass du wieder in krumme Sachen verwickelt wirst? Nee, glaube ich nicht, weil ich habe den Willen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Also heißt das auch in diesem Fall, in deinem Fall, dass nach diesem Gefasstwerden und nach der Bestrafung hat für dich ein neues Leben angefangen? Ja klar, hatte ich. Weil meine Eltern, die haben zu mir gesagt, Alexander, du hast das dir eingebrockt, also löffle das halt selbst wieder aus. Mhm. Die haben sich da absolut nicht reingehangen und das fand ich, sag ich mal, etwas hart, aber es ist richtig gewesen. Mhm. Schämst du dich jetzt heute so im Nachhinein für die Dinge, die du gemacht hast? Ja klar, auf jeden Fall. Ich bin auch, es war so, ich musste mit einem Kriminalkommissar zu einer Firma hingehen, wo wir dort waren, weil wir irgendwelches Zeug über den Zaun geschmissen hatten. Mhm. Und die Polizei das nicht gefunden hatte, da musste ich mit hin und der Chef von der Firma, der war auf 180 und es sah wirklich schon so aus, als würde er mir so einen ins Gesicht hauen wollen. Mhm. Aber eben der Kriminalkommissar, der hatte gleich ist vorgegangen, hat ihn gewarnt, dass er ja nichts Böses tun soll oder irgendwie einen Fehler machen sollte, weil er sonst hätte dafür bestraft werden können auch. Ja, ja. Und man hat das Zeug dann halt auch gefunden, weil es gezeigt hatte, wo es lag. Weil ich das wusste. Also es war dir eine Lehre. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass ihr gefasst worden seid. Ne? Ja. Hast du gerade gesagt, es wäre wahrscheinlich alles noch viel schlimmer gekommen, ne? Unter Umständen. Auf jeden Fall. Ja. Also wenn die uns wirklich nicht geschnappt hätten, dann würden wir heute noch, sage ich mal, machen. Was machst du im Moment? 18 Jahre? Bist du Schüler noch? Oder? Ich habe leider keine Lehre bekommen und sitze jetzt leider noch zu Hause. Was möchtest du gerne machen? Ich eigentlich einen handwerklichen Beruf. Handwerklichen Beruf. Oder sozialen, also so in der Dreie. Ich drücke dir die Daumen. Okay. Alexander, mach's gut. Ich bedanke mich, dass ich bei dir in der Sendung sein durfte. Bitte schön. Sind Sie super. Dankeschön. Tschüss, Alexander. Okay, tschüss. Tschüss. Michaela, 20 Jahre, ist jetzt dran. Hallo. Hallo, Domian. Michaela, hi. Ja, ich bin irgendwie völlig aufgeregt. Endlich mal jemand, den ich richtig gut verstehen kann. Ja? Du klingst sehr klar. Ja, weil ich habe einen Lautsprecher, da höre ich dich dann auch noch gleichzeitig über das andere Ohr. Ja. Also Neuanfänge. Ja, bei mir sieht es folgendermaßen aus. Also es ist eigentlich eine total lange Geschichte. Ich bin also mit 8 Jahren ins Kinderhaus gekommen, weil meine Mutter ist Prostituierte, mein Vater kriminell. Und ich habe noch 8 andere Geschwister. Mhm. Und auf jeden Fall ist es halt so, ich bin irgendwie völlig aufgeregt, Entschuldigung. Auf jeden Fall ist es halt so, du hast übrigens ein total süßes Lächeln, finde ich. Vielen Dank. Auf jeden Fall ist es so, um beim Thema zu bleiben, dass ich im Kinderhaus groß geworden bin, mit 16 meine eigene Wohnung hatte, im betreuten Wohnen und eigentlich mich von der Außenwelt völlig abgeschirmt habe. Mhm. Und das eigentlich bis heute noch so ist. Mhm. weil ich einfach kein Vertrauen zu Menschen habe. Ich muss mich mit Menschen unterhalten können, die vom Intellektuellen her genauso sind wie ich, die nicht über oberflächliche Dinge reden, wo ich sagen kann, wenn ich ein Gespräch habe oder hatte, derjenige, der hat mich ernst genommen, er hat mir zugehört, ich habe was von dem Gespräch gehabt und dann kann ich nach Hause gehen und kann über das Gespräch nachdenken, weil ich habe immer, also ich habe kaum eine Minute, wo ich irgendwie ohne Gedanken bin. Ja. Und nun ist aber doch irgendwas passiert, ne? Sonst hättest du dich ja wahrscheinlich nicht gemeldet bei mir zum Thema Neuanfänge. Ja, das ist halt, es ist halt so, dass ich halt, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich habe, der Neuanfang ist eigentlich da, wo ich jetzt sage, also ich habe seit ich 15 war ich damals, habe ich einen Freund gehabt, mit dem habe ich das Ganze beendet jetzt und ich liebe ihn eigentlich noch und er liebt mich auch. Und wo ich jetzt sage, eigentlich jetzt muss irgendwie was stattfinden, ich kann so nicht mehr leben, ich habe keine Freunde, ich habe zum Beispiel Mittwoch meinen Schlüssel im Restaurant Wielandsturm vergessen und konnte nachts, stand ich vor meiner Haustür, konnte nicht in meine Wohnung rein. Und wo ich jetzt sage, das Leben kann so nicht weitergehen. Das ist also du stehst kurz vor einem Neuanfang. Ja, genau. So kann man das verstehen. Und da habe ich habe auch so... Du hast deinen Freund verlassen, mit dem du sehr lange zusammen warst. Ja. Sehr lange, ne? Wenn man von 15 bis 20 mit jemandem zusammen ist, in dem Alter ist das irre. Ja, wir haben uns erst vor einem Monat getrennt wir lieben uns total, aber ich bin halt so ein Mensch, ich kann nicht treu bleiben und er verzeiht es mir jedes Mal. Ich weiß, dass es ihm wehtut und... Jetzt stehst du vor einem unter Umständen ganz neuen Abschnitt. Ja, und ich habe halt das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Mein großes Ziel ist, ich möchte gerne Freunde haben, weil ich bin völlig alleine. Ich gehe meine Arbeit nach, die 12 Stunden am Tag und dann. Was machst du für eine Arbeit? Ich arbeite als Restaurantfachfrau. Also ich lerne gerade, bin im zweiten Lehrjahr. Und ich sag irgendwie, das kann so irgendwie nicht mehr weitergehen, weil ich fühle mich alleine, ich fühle mich, Also er hilft wahrscheinlich dann nur ein neuer Freundeskreis, ne? Den zu finden ist natürlich auch nicht so einfach. Ein neuer ist gut, ich hatte noch nie Freunde. Ja, also ja. Das ist, weil ich halt sage, ich möchte nicht hören, wie man sich unterhält. Ich stelle mir vor, meine Freundin, die ich dann haben werde, erzählt mir von ihrer anderen Freundin, die dann was mit dem und dem hatte und die sind dann aufeinander sauer. Michael, so ganz gut geht's dir nicht im Moment, ne, glaube ich. Innerlich geht's mir eigentlich total beschissen. Total beschissen. Aber äußerlich bin ich cool gelassen. Ich möchte dir nämlich gerne anbieten, da ich natürlich jetzt nicht in der Lage bin, dir jetzt da die super tollen Ratschläge zu geben innerhalb unseres Gespräches hier, dass du in Ruhe nochmal mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Ja. Können wir das so machen? Ja, das wäre. Dann wird die Elke Dunajski dich gleich nochmal anrufen. Ja. Du legst auf und du erwartest dann unseren Anruf. Ja, Domian. Und für diesen Neuanfang, der jetzt vor dir liegt, toi, toi, toi, ich drück die Daumen. Ja, Domian, und viel Glück noch, ne? Dankeschön. Tschüss, Michael. Ja, ciao. Tschüss. Marc ist jetzt dran und Marc ist 38. Hallo, Domian. Marc, guten Morgen. Ja, ich habe gleich zwei Neuanfänge. Aha. Einmal privat und einmal beruflich, den ich jetzt sagen will. Aha. Einmal privat, ich habe war zweimal verheiratet, habe mich vor 4 Jahren wieder einmal scheiden lassen und lebe jetzt offen schwul mit einem Mann zusammen. Aha. Ich habe 2 Kinder, mein neuer Lebensgefährte hat auch 2 Kinder. Wie praktisch. Ja, hat sich auch scheiden lassen. Könnt ihr viel Erfahrung austauschen. Ja, und das Tolle daran ist, das, was wir in der Ehe so gehabt haben, diese Harmonie, bringen wir jetzt in unsere Beziehung auch rüber. Seit wann weißt du denn? Du bist jetzt 38 Jahre alt, habe ich gesagt. Ja. Seit wann weißt du das denn? Du bist zweimal verheiratet gewesen. Seit wann weißt du denn, dass ich du weiß, auch schwul bist? Erst seit 4 Jahren. Erst seit 4 Jahren für dich. Du hast nie früher für Männer interessiert. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich bin also noch so aufgewachsen. Du musst eine gute Schulausbildung machen. Mhm. Du musst eine tolle Lehre machen, einen tollen Beruf machen. heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Ja, gut, das sind so die Sachen, die von außen auf einen so gedrückt werden. Genau. Dennoch hätte es ja sein können, dass du so ganz heimlich tief in dir diese Gefühle schon auch als junger Mann verspürt hast. Dem war nicht so. Ich gehe mal davon aus, dass ich die immer verdrängt habe. Mhm. Mhm. Da gehe ich mal. Ich kann das heute nicht mehr beantworten. Kannst du dich erinnern? Ich hatte viel zu viel zu tun. Ja, kannst du dich erinnern, vor 4 Jahren, als zum ersten Mal dieses Gefühl oder diese Vorstellungen in dir also aufbauen? Dieses Gefühl fing bei mir an vor 5 Jahren, dass ich gesagt habe, ich kriege keine Luft mehr in der Ehe. Mhm. Ich komme nach Hause und habe eigentlich gar keine Lust mehr, nach Hause zu kommen. Und habe gesagt, ich ziehe jetzt erstmal aus, ich muss mich erstmal selbst finden. Mhm. Dann hat mich meine Ex-Frau das erste halbe Jahr belagert. Mhm. Dann habe ich gesagt, so Schluss aus, ich möchte keinen Kontakt mehr, damit ich mich selber finden kann. Du belagerst mich zu sehr. Mhm. Und dann habe ich rausgefunden, irgendwie ist da doch was, irgendwie interessiere ich mich für Männer. Aber wie findet man das raus? Du musst da irgendeinen Eindruck gehabt haben. Ist da jemand, ein Knaller, über die Straße gegangen und du hast gedacht, nein, wow, sieht halt aus. Ich war alleine, erste Mal in meinem Leben, ganz alleine für mich, habe alleine gewohnt und bin zu mir selber gekommen und habe Ruhe gehabt, über das nachzudenken, was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen. Und da kam das so hoch als Gedanke. Das kam so hoch. Mhm. Ich habe 2 Ehen hinter mir und es ist alles kaputt gegangen. Mhm. Die erste Ehe, die ich aufgebaut habe, ist kaputt gegangen, die zweite Ehe ist kaputt gegangen. Und irgendwas musste ich jetzt mit meinem Leben machen. Wo und wie hast du deinen ersten Mann kennengelernt? Lernt man so kennen. Man guckt, man liest den Marabu oder Spartakus, fährt halt so durch, da gehst du mal hin, da guckst du dich einfach mal um. Das sind so kann ja nichts passieren. Ja. Du kannst da gucken, kannst ja immer noch Nein sagen oder weggehen, im Auto setzen, nach Hause fahren. Mhm. Der Mann. Und dann war mir das aber zu dumm, einfach in so einen Pub oder in eine Bar oder in eine Wirtschaft zu gehen. Das war mir einfach zu dumm. Weil ich hatte den Eindruck, da wird man einfach nur für eine Nacht abgeschleppt. Mhm. Und das wollte ich absolut nicht. Und wie hast du deinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt? Über eine 0190er Nacht. Ach, sieh an. Weil ich mir gesagt habe, wer da anruft und mir eine Antwort gibt, beziehungsweise ich habe einen Text aufgesprochen, wer mir da eine Antwort gibt, der sucht das Gleiche wie ich. Wie war dein Text? Erinnerst du dich noch? Ja, so. So vage. Suche Mann im Alter von 38, habe 2 Kinder, habe entdeckt, dass ich jetzt homosexuell bin, möchte keine Wochenendgeschichte, sondern Mann fürs Leben. Mhm. Also das klang schon sehr ernsthaft, ne? Ja. Und da hat er gleich angebissen. Das Kuriose war, er hatte für einen Freund abgehört und hat meine Stimme gehört, fand mich sympathisch, laut meiner Stimme, hat mich eine Stunde später angerufen. Ich hatte keine Zeit, hab gesagt, wir treffen uns jetzt, irgendwo bei uns in der Nähe. Mhm. Oder du musst ein paar Wochen warten, weil ich erstmal im Urlaub fahre. Und wie habt ihr das gemacht? Ja, innerhalb einer Stunde haben wir uns getroffen. Innerhalb einer Stunde. Ist es denn da gleich zur Sache gegangen? Auch nein, erstmal nein. Nein. Das höre ich gerne. Nee, das wollten wir weiter. Ja, finde ich auch gut, ja. Mhm. Wir haben uns tagelang unterhalten am Telefon, konnten das nächste Wochenende gar nicht mehr abwarten. Mhm. Ja, also und dann. Eine richtig große, tolle, neue Liebe. Ja, also die dir gemäß ist und deinen Gefühlen jetzt auch entspricht. Ja. Jetzt erzähl mir noch beruflich, was hat sich da verändert? Ja, beruflich. Ich habe bis Ende 97 einen 12-Stunden-Job gehabt, wo ich voll drin aufgegangen bin. Mhm. Das hast du gemacht? Ich war Marktleiter oder bin immer noch Marktleiter. Marktleiter? Marktleiter. Mhm. Lebensmittel. Mhm. Ja. Und im Januar diesen Jahres sind wir im Urlaub gewesen auf Gran Canaria, wo man natürlich gerne hinfährt. Mhm. Ja, sehr gerne. Ja. Und plötzlich konnte ich nicht mehr laufen. Mein Bein tat mir weh, ich konnte nicht mehr auftreten. Mhm. Habe ich gedacht, es ist ein ungewohntes Laufen hier am Strand. Mhm. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Ich bin zum Arzt gegangen, der hat festgestellt, mein Bein wird gar nicht mehr durchblutet. Mhm. Die Gefäße werden gar nicht mehr mit Blut versorgt. Gehen Sie mal im Krankenhaus, lassen Sie da durchchecken zur Gefäßchirurgie. Mhm. Und da wurde festgestellt, entweder sofort Notoperation oder das Bein abnehmen. Ach du lieber Himmel. So. Ja, was man normalerweise eigentlich erst um die 70 ja, hat. Ja, ja. Nur ich bin erst 38 Jahre alt, die Ärzte stehen heute noch vorm Rätsel. Du bist operiert worden? Ich bin operiert worden. Du hast das Bein einen Bypass gelegt bekommen. Ja, mit 38 Jahren. Mit 38 Jahren. Und hinke heute immer noch dem hinterher. Mhm. Kann meinen Beruf natürlich nicht mehr ausüben, ich kann nicht mehr 12 Stunden ganzen Tag auf dem Bein sein. Was heißt das jetzt beruflich für dich? Musst du jetzt einen anderen Beruf ergreifen? Ich muss einen anderen Beruf. Ja. Und du hast einen schon im Visier jetzt, ich oder? Ich habe sehr wahrscheinlich einen in Aussicht. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob es klappt. Beziehungsweise werde ich mich umschulen lassen und irgendwas auf dem Büro machen, computermäßig. Und das ist dieser Neuanfang, den ich jetzt eben anfangen möchte. Ich komme zur Besinnung, es ist nicht nur, das Leben steht nicht nur aus Arbeit. Ich habe es jetzt eingesehen, dass man auch nur 8 Stunden arbeiten kann, dann verdient man zwar dementsprechend weniger, aber auch man lebt dementsprechend. Vielleicht ein interessantes Signal deines Körpers, ne? Dass du jetzt die Notbremse noch ziehen konntest? Ja, ich muss sagen, ich bin 38 Jahre alt, ich war noch nie krank, ich hatte höchstens mal eine Erkältung. Und dann kommt so etwas. Aber da hat sich ja nur wirklich radikal bei dir alles verändert. Ne? Alles. Also mein Leben ist komplett umgestellt. Und ich bin sehr glücklich dabei und bin auch sehr glücklich darüber, dass meine und die Kinder meines Lebenspartners sehr gut mit der Situation klar sind. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 9 und 12. Und denen hast du das richtig? Meine Kinder sind 12 und 13. Ja, und das wurde auch ganz offen alles erklärt und die haben das... Ich habe den großen Vorteil, ich habe meiner Ex-Frau ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben gesagt, wir trennen uns. Wir wollen aber nicht, dass den Kindern dabei schlecht geht. Und ich kann meine Kinder also tagtäglich sehen, wie jede Woche sehen. Mit denen fahre ich regelmäßig im Urlaub. Sind Weihnachten da, sind Ostern da. Und die akzeptieren auch deinen Freund? Und ja, sicher. Sie wissen auch, dass ich ihn liebe und dass ich auch mein schwules Leben voll aus. Dann seid ihr ja manchmal eine riesige Familie. 2 Männer und 4 Kinder. Ja, sicher. Und das macht Spaß. Und die Kinder haben 2 Papas. Ja. Ne? Das also klappt wunderbar. Deine Ex-Frau, wie hat die denn da... Ich könnte mir vorstellen, dass das für eine Partnerin auch schwierig ist, wenn man plötzlich dann zu hören bekommt, ich bin schwul. Wie hat die darauf reagiert? Das habe ich auch gedacht, weil ich eigentlich gedacht hatte, oh Gott, du siehst deine Kinder nie wieder, wenn sie das erfährt. Nur sie hat sehr gut reagiert. Sie hat gesagt, ich finde das toll, dann habe ich wenigstens keine Konkurrenz. Keine Frau konnte mit mir konkurrieren. Naja, das ist natürlich... So sieht sie es. Ja. Und ich finde es toll. Ja, das finde ich auch. Es hätte aber auch sein können, dass sie vielleicht im Nachhinein dass im Nachhinein ein Gefühl der Verletzung kommt. Nach dem Motto, der hat vielleicht damals immer an Männer gedacht, wenn er mit mir geschlafen hat. Nein, ich muss dabei sagen, wir waren 10 Jahre verheiratet. Und wir haben eine sehr harmonische Ehe geführt. Es war also nie ein böses Wort oder sonstiges. Es klappte wunderbar. Und dein Freundeskreis, hat der das auch so hingenommen? Teils, teils. Ich habe die Leute, die halt nicht verstanden haben, den Leuten habe ich gesagt, gut, okay, das Thema ist erledigt, dann möchte ich auch nichts mehr mit euch zu tun haben. Verwandtschaft, mein Vater ist 80 Jahre alt, kommt sehr gut damit klar, er findet meinen Lebenspartner sogar sehr, sehr nett. Toll. Und ja, also für das Alter habe ich auch gedacht, ich habe es nie offen ausgesprochen, bis er mich gefragt hat, bist du glücklich in dieser Beziehung? Aha, habe ich gesagt, klasse. Sehr. Ja, sehr nett. Und hat er gesagt, bin ich zufrieden. Und so im Großen und Ganzen, ja gut, teils, manche Leute gucken einen schief an in der Verwandtschaft, aber das stört mich nicht. Muss man mit leben. Ja, genau. Lieber Marc, viel Glück in deiner Beziehung und toi, toi, toi jetzt für den neuen Beruf. Ja. Und vor allen Dingen Gesundheit auch, ne, damit du da wieder richtig auf den Damm kommst. Ja, das will ich hoffen. Alles Gute. Tschüss, Marc. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Luigi Rensinghoff und Hans-Jürgen Wilde. Wir sind morgen auch wieder da, pünktlich um 1 im WDR Fernsehen und im Radio bei uns live mit einer offenen Talk-Radio-Show. Dann könnt ihr zu jedem Thema anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen.